Straßen lang, kehr die Straßen meiner Stadt, ich bin blank. Da ist ne Bank. Ich lauf ein bisschen in der Gegend rum. Da kommt ein Typ, der schaut für mich dumm. Er schaut mich von oben bis unten an und sagt zu mir, du Kanacke, bist jetzt dran. Ich weiß es nicht, was der Typ vor mir will. Ich schmeiß den Typen gleich auf den Müll. Doch der Wichser, der packt mich echt am Kragen. Ich glaub, der will mich tragen und ich will ihn was fragen. Und schon hat mir die Fresse, ohne was zu sagen. Oh Mann, das Ding abgesessen. Und der Typ ist ganz besessen. Der hat sein Gehirn vergessen. Ich bin noch nicht ganz da, hey, da packt er mich am Hals. Ey, was macht denn da? Tja, was macht denn da? Ich geb ihm ne Kopfnuss und tritt in die Eier und sag zu ihm, du hast ja Spiegeleier. Hast du noch was zu sagen, du Rassist? Du alter Wichser, du Arschloch, du Faschist. Doch der Typ, der sagt nichts mehr, er ruft seine Leute her. Kalle Matze, Kutte, wird's warm in der Kutte. Drei Schränke rennen aus ner Kneipe raus. Jetzt ist vorbei und ich renn in ein Haus. Ab durch den Flur und renn in den Hof. Ich bin weg und die kicken ganz doof. Die rennen hinterher und ich schau auf ne Mauer rauf. Ich zeig ne Finger, denn die kommen nicht rauf. Hasta la vista, könnt ihr das verstehen? Ich verpiss mich jetzt und ihr bleibt doch stehen. Ich verpiss mich jetzt. Ich verpiss mich jetzt. Ich bin für weg und weiter, das Wetter, das sieht mich heiter. Ich sag zu mir, immer weiter, immer weiter. Ich bleibe stehen und schau mich um, sind sie noch hinter mir her. Und da steht ein Bike, ein Glück, denn ich kann nicht mehr. Ich schnapp mir das Bike und kein Schloss dran, ein Glück. Für mich ist das Schloss knacken ein Kunststück. Endlich ein Fahrer und dann noch so ein geiles. Denen es gehört, ich glaub, bin vermisst. Es ist egal, es ist jetzt meins und ich werd's behalten. Niemand, keiner kann mich jetzt aufhalten. Ich glaub, ich hab nicht getäuscht, denn er hält einen Wagen. Scheiße, Krieg, wo soll ich jetzt fahren? Ich wage jetzt und stapple wie ein Idiot. Über eine rote Ampel rüber, fast wär ich tot. Und die Bullen hinterher, ja, mit dem Scheißwagen. Und ich mit dem Fahrer, ich glaub, die wollen mich fragen. Nein, die wollen mich festnehmen und in den Knast stecken. Aber ohne mich, ich würd das sonst verrecken. Also geht es weiter über Stock und Stein. Wenn gleich links in den Park hinein. Mit dem Auto kommt man da nicht rein. Doch sie steigen aus, das muss doch nicht sein. Einer ruft halt Polizei und schießt in die Luft. Ich sag zu dem, Holzbau, du mieser Schuft. Fahr raus aus dem Park und geilen U-Bahnhof. Ich scheiß Bullen, ihr seid doch wirklich doof. Schnell rein da, was für ein Glück, ne Bahn. Die Zivi stehen draußen und ich bin schon am Fahren. Hasta la vista, könnt ihr das verstehen? Ich verpiss mich jetzt und ihr bleibt dort stehen. Ich verpiss mich jetzt. Was nun? Ich schau mir die Leute an und was tun? Da sitzt ein Penner mit ner Wodkaflasche und ein Stirn nackt wie mit ner Riesentasche. Ne Lady mit nem Tigermantel und ein Typ mit 30 Kilo Hanteln. Der Zug hält an, Bahnhof zu und ich bin so ziemlich ganz K.O. Da kommt ein Typ rein mit ner Gitarre und fängt an zu singen und will Geld, oh nein. Guantanamera und La Bamba. Man geht auch so weiter, tanze ich gleich Samba. Endlich am Gate, ich glaub, mir mag geben. Drei Stationen werd ich überleben. Kaum ist der eine raus, kommt schon der nächste rein. Das bringe ich dem viel Kohle ein. Er sagt, ich hab Pace und häng an der Nadel, Mann. Hab da meine Mark, dann bin ich nicht so armbar. Ich geb ihm auch ne Mark, jetzt bin ich wirklich pleite. Und dann noch Rückkontrolle, dann suche ich das Weite. Wenn man vom Teufel spricht, ja, dann kommt er. In Gestalt von fünf Kontrollern ist er da. Mit Weite ist jetzt vorbei, nun bin ich dabei. Fahrscheine bitte, so ne Schweinerei. Nun, ich hab keinen, was ist denn schon dabei? Sagt er zu mir, mit 60 Mark sind sie dabei. Nächste Station raus, der Dübler vor mir her. Ich bring in den Waggon, da kam mich der. Hasta la vista, könnt ihr das verstehen? Ich verpiss mich jetzt und ihr bleibt dort stehen. Ich verpiss mich jetzt. Ich verpiss mich jetzt. Verpiss mich jetzt. Ich verpiss mich jetzt. Ich verpiss mich jetzt. Ich verpiss mich jetzt. Ich verpiss mich jetzt. Ich verpiss mich jetzt. Alright, das war's. Von meinem Kasten. Okay, alles klar. Ich verpiss mich dann.